WDR 3 Kulturpartner. Die graue Tristesse der Industrie. Streikende Arbeiter im Regen vor einer Fabrik. Der Spielfilm Il Deserto Rosso von Michelangelo Antonioni. Die rote Wüste. Über 30 Künstler haben sich fotografisch mit dem Film neu befasst. Mit der Einsamkeit der Hauptperson Giuliana. Und ihren Ängsten in der modernen Welt. Il Deserto Rosso Now. Jetzt in der SK-Stiftung Kultur in Köln. Mehr zu unseren Kulturpartnern auf wdr3.de. Es ist 19 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Peter Neuhaus. Guten Abend. In Spanien bleibt der Konflikt um eine Unabhängigkeit von Katalonien festgefahren. Den ganzen Tag gab es ein Hin und Her. Eine Rede von Kataloniens Regionalpräsident Puigdemont wurde verschoben, abgesagt und schließlich doch noch nachgeholt. Darin machte Puigdemont klar, dass er Neuwahlen in der Region ablehnt. Marc Koch, WDR Madrid. Er habe lange über Neuwahlen nachgedacht, von der spanischen Zentralregierung aber keine aus seiner Sicht notwendigen Garantien bekommen. Damit bezog sich Puigdemont auf die Anwendung des Verfassungsartikels 155. Mit dem die Regierung in Madrid Zwangsmaßnahmen gegen Katalonien durchsetzen will. In seiner knapp 10-minütigen Erklärung bezeichnete der Chef der Regionalregierung den Artikel 155 wörtlich als Anwendung außerhalb des Gesetzes und missbräuchlich. Er werde keine der Maßnahmen, die der 155 ermögliche, akzeptieren. Es sei jetzt Aufgabe des katalanischen Parlaments, über die Unabhängigkeit der autonomen Region zu entscheiden. Eine entsprechende Sitzung sollte unmittelbar nach Puigdemonts Ansprache beginnen. Thailand hat Abschied genommen von König Bhumibol. Allein in der Hauptstadt Bangkok versammelten sich heute mehr als 1 Million Menschen auf den Straßen. Bhumibol war das am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt. Mehr von Lena Bodewein, WDR-Korrespondentin für Thailand. Der Leichnam von König Bhumibol wurde den Flammen übergeben. Sein Sohn Maha Vajiralongkorn schritt in das goldene Krematorium, um den Scheiterhaufen zu entzünden. Der neue König und die königliche Familie hatten allerdings im letzten Moment jegliche Presse ausgeschlossen, um sich in Ruhe vom langjährigen Monarchen zu verabschieden, gemeinsam mit den 100.000 Trauernden auf dem Platz vor dem Krematorium. Damit erreichten die 5-tägigen Bestattungsfeierlichkeiten des thailändischen Königs ihren Höhepunkt. 7 Jahrzehnte lang hatte er das Land geführt, die einzige Konstante im politisch unruhigen Thailand. Und jetzt weitere Meldungen. Justizminister Maas hat die Freilassung des Menschenrechtlers Steudner in der Türkei als ermutigend bezeichnet. Ein Gericht in Istanbul hatte ihn gestern nach 3 Monaten Haft überraschend gehen lassen. Wie inzwischen bekannt wurde, hatte in dem Fall Ex-Bundeskanzler Schröder vermittelt. In und um Duisburg müssen Autofahrer heute Abend Umwege nehmen. Teile der Innenstadt und Teile der Autobahnen 40 und 59 werden gerade gesperrt, weil eine Weltkriegsbombe entschärft werden muss. Anwohner in Duisburg können in ihren Häusern bleiben. In dem gefährlichen Bereich um die Bombe wohnt niemand. Das Europaparlament hat heute mit großer Mehrheit eine Resolution zum Kampf gegen sexuelle Belästigung angenommen, und zwar auch in den eigenen Reihen. Anlass waren zahlreiche Medienberichte, in denen sich vor allem weibliche Parlamentsmitarbeiter über sexuelle Übergriffe durch Kollegen und Vorgesetzte beschwert hatten. Unabhängige Experten sollen den Verdachtsfällen jetzt nachgehen. WDR aktuell. Aus der Region. Wegen des Love Parade-Unglücks in Duisburg erhebt ein neues Gutachten schwere Vorwürfe gegen die Planer. 1,5 Monate vor dem Strafprozess rund um die Katastrophe mit 21 Toten wurde es von der Staatsanwaltschaft als neues Beweismittel eingereicht. Der WDR konnte eine Zusammenfassung der internen Akten einsehen. Benjamin Satori, WDR Duisburg. Aus Sicht des Gutachters hätten die Verantwortlichen das Duisburger Love Parade-Unglück verhindern können. Und zwar durch eine Absage der Techno-Party nach der Herrichtung des Geländes, denn eine neuralgische Stelle am Eingang der Veranstaltung sei enger gewesen als in den Plänen vorgesehen. Wenn das vorher jemand gemerkt hätte, wäre es aus Sicht des Experten wahrscheinlich nicht zu dem Unglück gekommen. Das neue Gutachten könnte der Staatsanwaltschaft beim Strafprozess gegen insgesamt 10 Mitarbeiter der Stadt Duisburg und des Love Parade-Veranstalters den Rücken stärken. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen, es bleibt erst noch trocken. In der Nacht kann dann einiges an Regen runterkommen bei Werten um die 10-Grad-Marke. Morgen gibt's vor allem im Süden von NRW erst noch oft Regen. Sonst lockern die Wolken auf und die Sonne scheint auch mal länger. In Oberhausen und Lemgo bis zu 13 Grad, in Euskirchen maximal 14 Grad. Am Samstag wird's ziemlich windig, es gibt kaum Sonne und es regnet auch öfter bei 9 bis 14 Grad. Das war WDR aktuell. WDR 3. Hörspiel. Guten Abend. Nach kriegerischen Auseinandersetzungen, da wird immer gerne ein Satz bemüht, der sich angeblich schon bei den alten Griechen findet. Und der lautet, im Krieg ist die Wahrheit das erste Opfer. Was meint, es wird gelogen, vertuscht, die Sprache wird verdreht. Komisch, dass das immer erst hinterher auffällt. Denn dieses Verdrehen, Umdeuten, das passiert doch meist schon lange vorher. Plötzlich wird die Sprache aggressiver. Vorurteile werden wieder salonfähig. Ein Blick in die aktuellen Auseinandersetzungen reicht da schon und dafür muss man nicht in die USA, nach Ankara oder Nordkorea schauen. Schon 1970 hat Harald Müller ein Kabinettstück in Sachen sprachlicher und verbaler Fallenstellerei geschrieben. Ein Stück, das sich genau mit diesem Komplex auseinandersetzt. Im WDR3-Hörspiel jetzt in unserer Reihe Hörerwunsch ein seltsamer Kampf um die Stadt Samarkand. Hörspiel von Harald Müller. Hey, Oman! Padischah von Samarkand! Komm von der Mauer deiner Stadt! Wer bist du? Mach dich mir bekannt! Wer schreit aus dunkler Steppennacht und Nebel und glaubt, dass er mir zu befehlen hat? Ich! Schafskopf, wer? Ich, Yatagan! Du? Yatagan? Der rote Säbel? Ja, ich, der König der Mongolen, der große Khan, der Steppenfürst. Dich, Mörder, soll der Teufel holen, wenn du noch mal so vorlaut wirst. Ich lasse mich nicht Mörder nennen. Wag das ja nicht noch mal zu sagen. Willst du nicht Samarkand brennen? Hast du nicht Krieg ins Land getragen? Dass ich den Krieg will, ist gelogen. Ich will mein Recht nur, fetter Sack. Bist du nicht vor die Stadt gezogen mit Kind und Kegel, Sack und Pack? Wer hat uns denn dazu gezwungen? Ihr ließt uns keine andere Wahl. Schweig! Du hast Räuber dir gedungen. Die Habgier trieb euch in das Tal. Ihr wollt uns alle sterben lassen, habt unsere Brunnen Gift verseucht. Ihr gabt uns guten Grund zu hassen, was da schlitzäugig kreucht und fleucht. Es würde mich mal interessieren, was man bei euch für gute Gründe hält. Wir sollen Hungers hier krepieren, damit die Stadt in eure Hände fällt. Mann, wir belagern doch nur eure Stadt, weil wir aus euren Brunnen trinken wollen. Und wegen der Belagerung wird keiner bei uns satt. Sag mir, wie wir uns ohne Hinterland ernähren sollen. Selbst wenn die meisten von uns fallen, wir müssen an die Brunnen Samarkands. Der Rückweg zu den Herden ist zu weit. Wir werden unsere Gürtel enger schnallen und halten euch so lange auf Distanz, bis ihr im Angesicht der Stadt verdurstet seid. Da beißt sich eine Katze in den eigenen Schwanz. Das unterschreibe ich voll und ganz. Und dennoch gibt es einen kleinen Unterschied. Was für ein Unterschied, Bandit? Dass deine Leute schon dem Hungerwahnsinn nahe sind, wo wir noch Wasser in den Bäuchen unserer Tiere haben. Lügner! Schon manche gelbe Mutter brachte uns ihr Kind und wollte es an unseren Brunnen laben. Oh, die werden sich des Nachts verlaufen haben. An solchen Fällen kann man nichts ermessen. Es stimmt doch nicht, dass wir am Hungertuche nagen. Wir haben noch und noch zu essen. Du lügst! Ein Kämpfer kam von dir zu mir. Er kroch. So kraftlos war der Mann. Bei Überläufern wissen wir, dass man ihnen nicht glauben kann. Oman, ich habe es selbst gesehen. All deine Krieger sind Skelette. Es kämpft sich schlecht mit leerem Bauch. Musst du die Wahrheit immer so verdrehen? Wir schlagen euch total, ich wette. Denn jeder hat noch seinen vollen Wasserschlauch. Nie könnt ihr diese Festung halten. Wir nehmen sie im Handumdrehen. Wie viele von euch auch schon mit dem Leben zahlten. Noch immer sehe ich diese Welle stehen. Das war bisher das Vorgefecht. Jetzt rüsten wir zur großen Schlacht. Sobald ihr in das Vorfeld brecht, werdet ihr alle umgebracht. Das Vorfeld ist bereits genommen, heute Nacht, im Schutz der Dunkelheit. Sie sind im Vorfeld? Maschallah. Fällt dir was in die Hosen, Padischah? 8000 rüsten sich zur Schlacht. Du zählst sie sicher hundertfach. 4000 Säbelmänner zu Pferde. Halbesel sind's in scheuer Herde. 3000 Messer zu ebener Erde. Weiber mit Gicht und Weibsbeschwerde. 500 Männer schleudern den Stein. Kinder, noch nicht Hosen rein. Der Rest schlägt mit Keulen die Köpfe euch ein. Ich glaube, die werden härter sein. Die vielen Sippen der Kirgisen kamen von ihren miesen Wiesen. Jakuten und Jakurten aus dunklen Lumpenjurten. Und die Tschuwaschen wollen uns vernaschen. Sie wetzen ihre langen Messer. Denn ohne Kopf lebt es sich besser. Wie soll man ohne Kopf verstehen? Eben. Kommt nur, ihr werdet sehen. Hier warten Janitscharenheere im Schutz der Mauer. Mann an Mann. Sie schärften ihre giftigen Speere und zogen Panzerhemden an. Die Ringer wälzten Riesensteine bis an den äußeren Mauerrand. Die stürzen euch auf Kopf und Beine. Es schleudert sie ein Tempelelefant. Wer so viel redet, fürchtet sich. Altes Scheißhaus, ich mach dich tot. Spricht so ein König. Welche Ehre. Das ist doch sehr verwunderlich. Dass ich dich rechte Sprache lehre, stech ich dir deinen Gelbbauch rot. Im Eselshof, selbst im Bazar, spricht man wie Nachtigallen hier. Was macht zum Menschen uns, Barbar? Was scheidet uns von dir, dem Tier? Feigheit in Wohlduft und in Seide. Nein, dass ich Schimpf und Zorn vermeide. Ach, ganze Welten trennen da uns beide. Wir reichen Freundlichkeit von Mund zu Ohr, ziehen den Reim der Rede ohne Ordnung vor. Maschallah, welch ein Wortemacher! Der fette Kerl kräht wie ein Hahn. Es denkt doch nur ein Geistesschwacher, es sei mit Brand und Mord getan. Ein kleiner Hund traf einen Löwen mal im Wüstengras. Ein Hund? Na und? Er schrie vor Angst und macht sein Samarkanderhöschen nass. Maschallah, er reimt. Doch plötzlich fiel ihm etwas ein. Er bläht sich auf und bellt wie wild und will ein großer Löwe sein. Der richtige Löwe gähnt nur mild, zieht seinen Hut, gibt ihm die Hand und geht dann weiter. Da fehlt doch was. Jawohl, du siebenmal Gescheiter. Vom Hund blieb nur ein roter Fleck im weißen Sand. Ich finde keinen Sinn in der Geschichte. So? Hunde bellen, Löwen nicht. Komm, sag mir rasch, bevor du gehst, was willst du hier? Allah erschien mir heute Nacht und forderte, geh zu Oman, sprich mit ihm vor der letzten Schlacht. Moment mal, du, komm näher ran. Also, was war nun mit Allah? Er war vor einer Stunde da. Weil er auf eurer Seite steht? Gewiss. Und auch... Natürlich der Prophet. Ja. Also, was soll man dazu sagen? Die Unverschämtheit macht mich stumm. Er will den Gott in kotige Zelte tragen. Schlitzauge, hältst du mich für dumm? Allah wohnt hierzulande nur in Samarkand. Jenseits der Mauer ist er unbekannt. Wie kommt Allah in eure Lasterstadt hinein, wo fette Huren wackeln mit den Ärschen? Man lädt den großen Gott doch nicht zum Bauchtanz ein, da würde er sich schwer beherrschen. Allah gehört der Steppe, ganz allein. Nie könnte er ein Gott in engen Mauern sein. Uns kann er sich in Schriften offenbaren. In unseren heiligen Büchern steht er drin. Du irrst. Er ist in allen Dingen. Allah ist da, wo Reichtum ist. Denn wen er liebt, den macht er reich. Er ist kein Schwein, das Träber frisst. Der Gott hat euch so reich gemacht? Hat er uns denn beim Tauschgeschäft beschissen und unserem Hab und Gut gebracht? Ein heiliger Geist sollte die Preise wissen. Den Zwischenhandel haben wir organisiert und nahmen nur, was rechtens uns gebührt. Ihr habt uns da so gründlich ausgenommen, dass wir noch nie auf einen grünen Zweig gekommen. Das kommt, weil ihr nicht rechnen könnt und immer falsche Zahlen nennt. Für gute Fälle gebt ihr Tant. Das ist die Ehrlichkeit von Samarkand. Bei 2 und 2 schreibt 5 ihr an. Das ist die Rechnerei von Kasachstan. Als Maul! Ein Volk ist schlecht, das keine Grenzen kennt. Und gut, wenn's ständig gegen Mauern rennt? Bei uns kann wahre Freiheit sich gestalten. Die Freiheit, Sklaven sich zu halten. Ein jeglicher darf seine Meinung sagen. Nur wer den Kornpreis hochtreibt, darf er niemals fragen. Und es entwickelt sich nach eigenem Vermögen jedermann. Vorausgesetzt, man lässt ihn an die Futterkreppe ran. Wir setzen dem Besitzer keine Schranken. Die Bettler werden sich bedanken. Wir fördern Religion und Wissenschaft. Mit dem, was ihr den Armen weggerafft. Ach, ihr seid zu dumm, um sowas zu begreifen. Doch klug genug, um eure Stadt zu schleifen. Schon wie ihr ausseht, ist uns unerträglich. Blindheit und Aussatz sind in Samarkand alltäglich. Das alles hat Allah zur Prüfung uns verschrieben. Was wollt ihr ihm noch in die Schuhe schieben? Er sandte uns auch einen wahngeschlagenen Mann, durch dessen Mund er selbst Weisheiten verkündet. Jedoch das Väterchen kam in die Steppe dann. Es hat sich gegen euch mit uns verbündet. Er wohnt im Vorwerk vor dem Wall. Und das gehört zu Samarkand. Nein, es gehört bereits zum Tal. Also gut, es ist Niemandsland. Dort will er sich mit Gott befassen. Nur in der Stille wachsen mächtige Gedanken. Richtig. Er lernte, wie wir eure Gassen hassen. Wo um den Zaster sich die Händler zanken. Er ging, das ist der richtige Schluss. Nur weil er will, nicht weil er muss. Wir werden diesen Mann nicht aus der Stadt vertreiben. Wenn wir sie nehmen, darf er wohnen bleiben. Kommt nur, wollt ihr ein Tänzchen wagen? Wir werden euch gevierteilt an die Tore schlagen. Wir mussten auf ein heiliges Zeichen warten. Dass wir nicht stürmten, ist nicht unsere Schuld. Du hast gewartet, bis sich alle um dich scharten. Die Angst der vielen Monde nennst du jetzt Geduld. Doch heute traf das Zeichen ein. Ich bin begierig, wie es war zu hören, und lass mich gern von dir belehren. Der weiße Mähnenwolf riss sich von seiner Kette und der Schamane fiel in einen heiligen Schlaf. Ihr habt die reine Lehre des Propheten gemischt mit dunklen Heidenlehren und wagt, Urvätergeister anzubeten, die in der Finsternis verkehren. Willst du dich über meine Ahnen lustig machen? Darüber kann man doch nur lachen. Ich hab die Rederei jetzt satt. Komm endlich von der Mauer deiner Stadt. Und was willst du von mir? Mit dir kämpfen. Allein? Ja. Wo? Hier. Hier im Dunkeln? Allein mit mir? Ja. Welch ein Einfall, Maschallah. Nun, was zögerst du, Hasenherz? Das ist doch sicher nur ein Scherz. Über Weiber magst du siegen, wenn sie nächtlich bei dir liegen. Ehrlich, Oman, dein Mut ist faul. Die Hundeangst macht dir ein falsches Löwenmaul. Wo stecken deine Leute, Fallensteller? Schämen sie sich ihrer krummen Beine? Vorsicht! In Kürze wird es heller, dann sieht man sie, krumm wie das Affenvieh. Feigling, du irrst, ich kam alleine. Allein belagert er den steingebauten Wall. Ihr habt mit diesem Krieg begonnen. Jeder Gerechte sieht das ein. Doch haben wir ihn erst gewonnen, so wird das Recht auf unserer Seite sein. Das gilt nicht mehr im Totenreich, denn dort sind alle Rechte gleich. Und wenn wir auch den Tod erfahren, schafft jeder von uns 3 von dir im Schnitt. Nein, jeder meiner Janitscharen nimmt 10 deiner Tschuwaschen mit. Solch Blutvergießen, denke ich, verbietet dein Koran. Ein Lump, der Allahs heilige Gebote bricht. Warum ereiferst gerade du dich, Yatagan? Du speist dir selber ins Gesicht. Ich spüre jetzt schon meines Volkes Wunden. Höre die Klagelieder unserer Weiber, du Eunuch. Nun, diese Wunden hast du selbst erfunden und dafür sage ich dir Fluch. Psst. Ich höre, dass jemand ruft. Nur ein kalter Stein wie du. Halt den Mund jetzt und hör zu, denn dort schreit der irre Greis. Er hat schreckliche Visionen. Schweig, dass man ihn recht versteht. Allah möge uns verschonen. Ihm tut sich die Erde auf. Eine Feuersäule steigt. Menschen sieht er Hauf an Hauf. Die geschunden und entleibt. Aasgeier geben der Sonne Schatten. Schwarzes Blut strömt durch das Land. Was wir liebgewonnen hatten, alles Auch die Stadt? Verbrannt. Ein Toter genügt. Kein Blutbad mehr? Nein. Und wer? Du. Du bist verrückt. Wieso? Ich möchte mit dir kämpfen. Töte ich dich, haben wir den Sieg. Du gibst die reiche Stadt dem Land, wir ziehen ein nach Samarkand und so besiegen wir den Krieg. Ich möchte deinen Eifer dämpfen. Glaub mir, ich stehe meinen Mann und schlage eine gute Klinge. Da glaubst du nicht mal selber dran. Und wenn ich dich durch Zufall niederzwinge? Was ist, wenn du nun unterliegst? Dann ziehen meine Horden zurück zu ihren Herden. Und zahlen für den Zwischenhandel weiter uns Tribut? So wie du ihn seit Jahren kriegst. Und ihr verzichtet auf Beschwerden? In diesem Falle, ja. Nun gut. Also, ein Toter genügt auch mir. Wer? Du. Hier ist ein Strick. Du brauchst nur in die Hände spucken, greif zu und komm zu mir herauf. Ein übler Trick. Es warten sicher deine Mamelucken schon mit der Hand am Messerknauf. Hör mal, ich bin ein Ehrenmann. Also? Es sei. Hey, meine Treuen, schnell herbei. An diesem Strick hängt Jatagan. Wolfsschlingen, Netze, einen Käfig hergeschafft. Holt mir das Untier aus der Nacht, das Dummheit auf die Mauer uns gebracht. Steigt nach mir auf die Mauer, ihr Mongolen, wir wollen uns den fetten Fasser holen. Sie schlafen, großer Gott Allah. Der Halbwolf kommt und niemand ist da. Ihr müden Krieger, aufgewacht. Maschallah, sie verschlafen mir die Schlacht. Jatagan, hängst du schon an der Wand? Ich greife kräftig. Hand vor Hand. So. Halt, Jatagan. Bleib, wo du bist. Willst du noch eine Galgenfrist? Nein, nein. Ich denk an meine Mamelucken. Wieso? Ich denk, du bist allein. Das schon. Sie gehen aber Wache hier zu zweien. Werde ich mit zwei nur Hand gemein, schlage ich sie beide kurz und klein. Doch ich werde der Dritte sein. Von deiner Schlappheit, dicker Mann, spricht man vom Eismeer bis zum gelben Fluss. Großkönig? Ja? Ich bin ein kleiner Wicht, der neben dir rein gar nichts hat. Ich weiß. Die Schlange, die dich sticht, kommt immer leise, weich und glatt. Ich bin doch keine Schlange, du. Was sonst? Ein Würmchen unter deinem Schuh mit Leib und Seele dir ergeben. Und deshalb grad ertrag ich's nicht bei meinem kleinen Sklavenleben, was man von dir, dem König, spricht. Und was wird über mich gesprochen? Nichts. Auch über dich weiß ich Geschichten. Die würde ich dir gleich berichten, wenn du nicht hinterm Berge hältst. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was man an mir so auszusetzen fand und welches Bild du mir vorstellst. Ich kann dir nur mit bitterer Wahrheit dienen. Mal sehen, was du davon verträgst. Die Rücken deiner Diener tragen Striemen, weil du sie eigenhändig schlägst. Dein Vater sei ein Haschischesser, der deine Mutter hat im Wahn erkannt. So trieft dein einzig Aug von eitrigem Gewässer, sagte man mir, und wirr sei dein Verstand. Ja, von dir hört ich, du stiehlst aus den Moscheen das heilige Gerät, verziert mit Edelsteinen. Mag er auch sonst auf Großmut sich verstehen, das wird der große Gott dir nie verzeihen. Zum König wurdest du durch Königsmord, zum großen Khan durch Beistand der Dämonen. Doch diesen Beistand musst du immerfort dem bösen Geist durch böse Taten lohnen. Ich weiß, warum du deine Weiber schlägst. Sie schenken dir doch keinen Sohn. Das ist es, was du nicht verträgst. All dein Bemühen brachte keinen Lohn. Du großer Padischah, es ist zum Lachen. Du bist zu schlapp, dir einen Sohn zu machen. Jatagan! Was? Zieh, du sollst verrecken. Muss man die Wahrheit denn verstecken? Du kamst doch bei den Weibern nie zum Ziele. Du Hund! Man gab dir falsche Auskunft nur. Ich habe viele Söhne, viele. Da nehme ich dir zuerst jetzt deine Mannsnatur. Verdammt, ich habe nur mein Messer. Ein Messer ist für Halsabschneider. Zum Kämpfen ist der Säbel besser. Leider. Komm, Feigling, kämpf um deine Stadt. Hast doch den Mund so voll genommen. Wie kämpfen, wenn man keinen Säbel hat? Es ist doch gar nicht an dich ranzukommen. Bleib, wo du bist. Wir haben etwas übersehen. Wer soll es ihnen nachher sagen? Was sagen? Wer von uns gesiegt? Wir brauchen einen, der den deinen Befehl, uns in die Stadt zu lassen, gibt. Mein Leibwächter ist ein gerechter Mann. Seine Gerechtigkeit heißt Samarkand. Ich biete den Schamanen an. Da, der schwört aufs offene Land. Ja. Weißt du wen? Vielleicht. Komm mit. Das könnte gehen. Hier, an dem alten Vorwerk, muss er sein. Hier drin? Ja. Rufen wir in dieses Mauerloch hinein. Hey, Heiliger, wir wollen dich nicht stören. Wir haben heute Nacht ein Begehren, das keinen Aufschub brauchen kann. So komm und hör uns bitte an. Wir wollen einen Zweikampf wagen. Und du sollst unser Richter sein. Sollst unseren Völkern auch den Sieger künden. Gib uns ein Zeichen und wir kriechen in dein Loch hinein. Wir können keinen anderen finden. Nur dir vertrauen wir noch blind. Man muss den Heiligen immer sagen, dass sie für einen wichtig sind. Der wilde Khan hier nahm den Säbel. Ich wählte mir das Messer aus. Doch kamen wir zu keiner Regel. Genau, das macht uns Kopfzerbrechen. Such du uns etwas Besseres raus. Da. Was? Er nickt mir mit dem Kopf und will mich sprechen. Dich? Ja. Nein, eher mich. Du kommst doch nie durch dieses enge Loch. Ich möchte dich damit verschonen. Doch, doch. Versuch's. Na? Ein Heiliger könnte wirklich angemessener wohnen. Komm, zieh mich an den Beinen wieder raus. Ich sitze fest. Au! Doch nicht so wild bei meinem zarten Körperbau. Gut. Krieg du jetzt. Allah verhüte, dass der heilige Mann sich schmieren lässt. Allah, pass auf, die Gelben sind noch tückischer als wir. Der weiß doch, wie man sich die Heiligen gewogen macht. Verzeih Allah, ich kenne mich schließlich aus in diesen Sachen. Ich dachte, du bleibst ewig drin. Alles klar? Nein. Was? Er redet wie ein Kind. Er bietet uns da Waffen an, die man wirklich nicht nehmen kann. Welche denn? Er sagte wörtlich, wer am besten lobt, gewinnt. Wer am besten lobt, gewinnt? Wer wen? Der Tag fängt lustig an. Will er, dass wir uns gegenseitig loben? Das habe ich mich auch gefragt. Und weiter hat er nichts gesagt? Nicht ein einziges Wort. Er kicherte in einem fort. Ich muss schon sagen, wir hätten gar nicht sollen fragen. Vielleicht ist er wirklich nicht ganz da, wenn er uns solche Sprüche geben kann. Vielleicht hat das Väterchen ihn auch nur missverstanden. Allah drückt sich oft etwas unklar aus. Nein, nein, es ist ein klarer Rätselspruch vorhanden. Wer am besten lobt, gewinnt. Verflucht. Nicht wahr? Da steht man da und sucht. Wenigstens etwas sticht an dir hervor. Ja, was? Du hast Humor. Also, was nun? Yatagan, leg die Waffe aus der Hand. Es würde ihn total verstören. Er lauscht von innen an der Wand, um unsere Loberei zu hören. Wirklich zu dumm. Ja. Naja, du reimst nicht allzu schlecht. Da hast du recht. Ich meine ja nur. Dennoch, ich möchte fast vergessen, dass du von jenseits dieser Mauer bist. Auch wenn es noch recht ungeschliffen ist, wir könnten uns im Reimen messen. So mancher Edle wird verkannt, ist ungeschliffen zwar und dennoch Diamant. Ein solchermaßen gut gebauter Reim zeugt von geordnetem Verstand. Du bist ein Mensch. Doch, ja, tatsächlich. Ich muss es anerkennen, voll und ganz. Zwar ist dein Menschsein manchmal etwas schwächlich, und doch ein Mensch von Kopf bis Schwanz. Wieso soll ich was anders sein? Das ist ja wirklich allerhand. Man sagte mir, du seist entartet. Ist das die rechte Weise, mich zu preisen? Du bist jetzt dran. Mach's besser, wenn du's kannst. Du wirkst nicht wie ein fetter Mann. Ach was? Naja, man sagt, es sei dein Wanst so rundlich wie ein volles Fass. Ein volles Fass? Schau ihn dir an! Nicht einen Finger fett! Maschallah, er entblößt den Bauch von einem anderen Mann. Hau mir eins rein. Au! Ausgesprochen festes Fleisch. Hart wie ein Brett. Kein Ringerbauch kann härter sein. Allah, wie der zu schmeicheln weiß. Aber ich schmeichle wirklich nicht. Wirklich. Du schweigst? Wirklich, ein Bauch wie ein Gedicht. Hör auf, du übertreibst. Was ist denn los? Du setzt dich hin? Die Kraft in deinem Schlag war doch zu groß. Hat's wehgetan? Nun, wie man's nimmt. Bist du verstimmt? Das nicht nur. Ja? Ich wundere mich, bei der Statur, so klein und so viel Körperkraft. Glaub mir, ich kämpfte schon mit vielen, die größer und auch breiter waren und habe jeden noch geschafft. Darüber bin ich mir im Klaren. Komm doch mal her. Was willst du? Aus dem Stand dich heben. Dafür bin ich zu schwer. Ich hab schon mehr als ein Kamel gehoben. Gleich wirst du in den Lüften schweben. Ich stemm dich über mich nach oben. Aber du darfst mich nicht verlieren. Nur keine Angst. Ich halte dich. Moment. Was ist? Ich muss mich konzentrieren. Halt, Yatagan. Das kitzelt mich. Maschallah. Er hat mich gehoben, wie mich noch keiner in den Himmel hob. Nun ist's genug. Komm, lass mich runter. Von wegen. Erst mein Gegenlob. Allah, welch Muskelwunder. Ich sehe vor mir dein Gesicht. Und dies Gesicht hat keine Falten. Was heißt hier Falten, du Barbar? Zählst du mich etwa zu den Alten? Naja, so an die 50 Jahre. Ich habe 60 hinter mir. Unmöglich. 50 gebe ich dir. Ich habe mich eben gut gehalten. Und du? 65. Was? Mach den Mund zu. Dann muss ich dich ja ganz besonders loben. Denn immer noch hältst du mich oben. Maschallah, diese Armeskraft ist in dem Alter fabelhaft. Selbst gegen meinen stärksten Ringer würdest du gewinnen. Oh, Mensch, bist du von Sinnen? Wie konntest du mich fallen lassen? Dein Lobgeschrei wird mir zu viel. Du schießt bedeutend übers Ziel. Wieso? Ich sage, wie es ist. Ach so, das könnte dir so passen. Was ist? Nichts ist. Ich merke deine List. Mit Worten darfst du mir nichts Böses sagen. Der Heilige im Loche dort hört doch als Richter jedes Wort. Drum willst du mich jetzt anders schlagen. Du wirfst mich auf die harte Erde, dass ich darüber wütend werde und lädst mich so zum Tadeln ein. In diese Falle tappe ich nicht rein. Ich sehe, du bist ein kluger Mann. Erfreulich, was du von mir denkst. Doch leider fehlt es mir dafür an deiner Klugheit, alter Hengst. Na, gib nicht so an. Wie geht's dir? Hast du was gebrochen? Warte mal. Nein, nicht einen Knochen. Ja, dann versuch doch aufzustehen. Nimm meine Hand. Moment. Warum? Die Sicht von unten ist besonders interessant. Sei doch so gut und dreh dich um. Na? Hast du nun genug gesehen? Oh ja, sehr stark und auch sehr schön. Was? Deine Beine. Überhaupt nicht krumm. Krumm? Wer erzählt dir solche Märchen? Märchen? Man sagt im Allgemeinen, das Reiten führt zu krummen Beinen. Doch deine sind ein gerades Pärchen. Und außerdem, so will mir scheinen, bist du auch keiner von den Kleinen. Es kommt ganz auf das Auge an. Schaust du von unten? Bin ich groß. Ein Zwerg jedoch von oben bloß. Das ist doch selbstverständlich, Mann. Mich würde viel mehr interessieren, was musst du jetzt noch revidieren? Dass du nicht stinkst, wie ich gedacht. Wer hat dir diesen Unsinn beigebracht? Halt, Yatagan, ich warne dich. So wirst du den Gewinn verpassen. Ich den Gewinn? Nicht, dass ich wüsste. Weil ich dann viel zu rasch der Sieger bin, denn du verstehst den Sinn noch nicht. Du darfst dich nicht mehr gehen lassen. Ich habe einen losen Mund. Da hast du recht. Ein loser Mund ist gar nicht schlecht, da er die Sprache mit dem Geist vereint. Er zeigt mir deine große Weisheit an. Und damit steht es wieder einmal fest, dass Reichtum an Gedanken da gedeihen kann, wo man dem Menschen freie Rede lässt. Und dieses, wie bekannt im Land, zeigt musterhaft nur Samarkand. Das ist die Freiheit nur der Reichen. Man kann sie mit der Sklavenfreiheit nicht vergleichen. Denn sollte ein Sklave gegen seinen Herrn ein Wort riskieren, so wird er garantiert verlieren. Ich denke, ein jeglicher bei euch darf seine Meinung sagen. Nur wer den Kornpreis hochtreibt, darf er niemals fragen. Bei euch entwickelt sich nach eigenem Vermögen jedermann. Vorausgesetzt, man lässt ihn an die Futterkrippe ran. Ihr setzt doch dem Besitzer keine Schranken. Die Bettler werden sich bedanken. Ihr fördert aber Religion und Wissenschaft. Mit dem, was wir den Armen weggerafft. Sag mal, was ist denn mit dir los? Nichts, Yatagan. Was sollte sein? Das ist doch äußerst dubios. Man macht sich doch nicht selber klein. Wie kann der Mensch sowas ertragen? Wieso? Ich sage, wie es ist. Du brauchst nur Ja und Amen sagen. Aha! Jetzt merke ich deine List. Du wolltest mich aufs Glatteis führen. Das neue Auge zu verlieren und dich im alten Licht zu sehen. Ja, ich bin schlecht. Ich muss es dir gestehen. Nein, nein. Die List, sie war dein gutes Recht. Oh, welch ein Reichtum an Ideen. Ich höre da so einen Unterton, als ob ich das ironisch soll verstehen. Hast du denn etwas gegen Ironie? Im Gegenteil, ich schätze sie. Und wie? Und ich bewundere deine Toleranz. Voll und ganz. Das ist ja schön. Na? Ja. Wie soll es weitergehen? Wir werden sehen. Ich ziehe es erst mal vor, zu schweigen. So. Du hast dann die Gelegenheit, dem irren alten Mann zu zeigen, dass du ein besserer Lober bist. Ist das dein Ernst? Absolut. Nun gut. Wir werden sehen, wie sein Schiedsspruch ist. Alles zu seiner Zeit. Also? Ich sage, du bist unermesslich reich. Das würde ich nicht unterschreiben. Kein Mann im Lande ist dir gleich. Wir wollen doch auf dem Teppich bleiben. Ich kann nicht essen, so wie du, von Silber, das aus Indien stammt. Nicht jeder legt sich heute zur Ruhe auf weiche Felle und gestickten Samt. Genug jetzt, Oman, halt den Mund. Du darfst doch hier nicht endlos loben. Du wucherst schlecht mit deinem Pfund, verwechselst ständig dein und mein und machst mich groß und lässt dich klein. Und ich fühle mich betrogen. Nur Kinkerlitzchen, Yatagan. Ich fange doch erst richtig an und muss so vieles noch ergänzen. Jetzt ich. Beherrsche dich, mein Freund. Deine Bescheidenheit ist selbst bei dieser Kleinigkeit erfreulich, ohne Maß und Grenzen. Du darfst nicht falsche Töne flöten. Willst du im Ernst, dass ich verliere? Noch ist die Reihe nicht an dir. Dein Großpalast hat helle Marmorwände von Meisterhand, verziert mit wunderbaren Fresken. Nee, helle Fälle das Frauenhaus in grünem Malachiter glüht, edles Geschmeide von Füßen und Händen, Arabesken. Und in den Steppen fressen deine Herden an grünen Überflüssig empor. Oh, und in die was weiß ein. Ich von seinen Herden? Goldene ich, Löwen Platzhirsch einer kleinen Stadt. Nicht ich, du hast damit begonnen. Nein, du musst doch bei der Wahrheit bleiben. Glaubst du, dass Väterchen es anerkennt, wenn wir die Loberei so übertreiben? Wie soll bei solchem Doppelstrom er Richter sein? Nein, gar nichts ist damit gewonnen. Ich lasse mich darauf nicht ein. Wem? Meinst du, dass ich ihn betrüge? Das nicht. Doch hat es keinen Sinn, wenn man sich in ein Überlob verrennt. Auch im Zuviel ist etwas Lüge. Heiliges Väterchen, du verzeihst. Mir auch. Ich würde gerne zu dir kommen, doch leider habe ich einen dicken Bauch. Ich hoffe, du hast mich vernommen. Wir müssen wieder einzeln sprechen. Richtig. Und keiner darf den anderen unterbrechen. Gut gesagt. Aber wichtig. Und wer ins Überlob gerät, verliert. Das gilt für jeden. Dumm gefragt. Also leg los. Ich? Wer sonst? Fang an zu reden. Ja. Nehmen wir mal an, wir sehen immer nichts als Licht. Wie schön. Schau, wo immer Licht ist, sieht man's nicht. Daneben muss auch Schatten sein. Dass man das Licht erkennen kann. Genau. Wie soll ich das in unserem Fall verstehen? Wir müssen auch des anderen Schatten sehen. Womit wir wiederum am Anfang stehen. Auch eine Art, die Zeit sich zu vertreiben. So kommen wir aber der Wahrheit näher. Durch Tadel einen anderen loben? Das kehrt doch unterstes nach oben. Wie kommst du nur auf die Idee? Es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben. Ich möchte auch viel lieber dich verfluchen. Doch dann ertrinken Stadt und Land in Blut. Wir können es ja mal versuchen. Wenn ich mal nicht einverstanden bin, hebe ich die Hand. Fein. Und umgekehrt? Auch. Anerkannt. Es scheint ganz brauchbar, dieser Brauch. Also, du bist ein mutiger Mann. Weißt du das so genau? Ich denk an deinen Kampf mit diesem Tiger. Du kämpftest nackt mit einem Messer und bliebst Sieger. Schau. Du hast nur halb die Hand gehoben. Was soll das für ein Zeichen sein? Es stimmt im Großen und im Ganzen, doch gab ich auch ein wenig an. Der Kampf als Ganzes ist verbürgt. Das schon. Bloß... Was? Da waren 50 meiner Krieger und die durchbohrten ihn mit ihren Lanzen. Ich gab ihm nur den Gnadenstoß. So geht es sicher auch viel besser. Jeder Vernünftige sieht das ein. Aber den Bären hast du selbst erwürgt. Schau... Was? Diesmal eine ganze Hand? Ich mache viele Einschränkungen. Welcher Art? Erstens, der Bär war noch sehr klein, als ich ihn fand. Zweitens... Er war in eine Grube reingesprungen, die wir am Vortag ausgehoben. Und drittens haben wir im Käfig ihn verwahrt. Ich zog ihn lediglich am Hals nach oben. Auch so ein kleiner kann gefährlich sein. Nun ja, gewiss. Siehst du, ich muss dich loben. Die haben schon ein kräftiges Gebiss. Aber ich hatte ziemlich Schiss. Doch heute bist du an die Mauer gekommen. Um Mitternacht und ganz allein. Da kannst du doch nicht ängstlich sein. Schau. Wie? Du hast beide Hände hochgenommen? Was willst du damit nur bezwecken? Das möchte ich nicht gerne sagen. Komm, Drückeberger, zier dich nicht. Ich will nicht schlafende Hunde wecken. Du darfst mich ja auch alles fragen. Ich habe ein Recht auf den Bericht. Wir können doch nicht endlos schweigen. Komm schon, du musst Vertrauen zeigen. Sonst hat das Ganze keinen Sinn. Und wenn ich nachher der Betrogene bin? Das Risiko muss jeder von uns tragen. Ich sag es nur mit Unbehagen. Sprich weiter. Ich kam heute nicht allein an deine Mauer. Was, bist du toll? Ich hatte 30 Reiter als Begleiter. Hilf mir, Allah! Und auch ein Feuerwerker liegt dort hinten auf der Lauer. Warte, wo willst du hin? Die meinen warnen, du Verräter. Fängst du jetzt zu misstrauen an? Du sollst mich mögen und nicht hassen. Wenn du das Risiko jetzt scheust... Und feige zu den Deinen läufst, wird alles wieder umgeschmissen, was wir so mühsam aufgebaut. Wir haben uns doch lang genug misstraut. Nun ja, da ist was Wahres dran. Du bist doch auch ein mutiger Mann. Allein hast du die Stadt bewacht. Das habe ich stets sehr bewundert. Nimm doch die Hände runter, Mann. Nein, Yatagan. Ich muss dir was gestehen. Ich hab mir immer Mamelucken mitgebracht. Mehr als ich? Vielleicht. Was heißt vielleicht? Vielleicht heißt sicherlich. Wie viel sind da? 300. Und ich nur 30. Maschallah. Ja, und... Was noch, du Hund? Ein Ringer. Doch... Er folgte dir nur aus Versehen. Nein, nein, das wollte ich nicht sagen. Du meinst, er hat nur einen Arm? Nein, nein, er hat uns nur den Gong getragen. Den Gong? Ja, ja, für den Alarm im Fall eines Sturms. Wie schön. Und wo sind deine Leute jetzt? Schlafen im Schatten dieses Turms. Nun habe ich ganz alleine deine 30 auf dem Hals. Unsinn. Wieso? Die pennen ebenfalls. So sind wir beide matt gesetzt. Komm, darauf lass uns einen heben. Ich habe hier noch ein Restchen Wein. Gib mir was in den Lederbecher rein. Auf dich. Nein, nein, auf dich. Nun gut, wir beide sollen leben. Rutscht runter, wie? Schmeckt wie noch nie. Fein. Oh Mann. Was ist? Ich glaube langsam an das Dritte. Dann also auf das Aug der Mitte. Wir haben einen roten Wein in Samarkand, wie ich im ganzen Lande keinen besseren fand. Dieser ist ausnahmsweise gut. Was heißt hier ausnahmsweise? Ich ging mit euch mal einen Handel ein. Für 50 Felle, 50 Schläuche Wein. Ein Handel zu reellem Preise? Nein. Wieso nicht? Der Wein war stark gepanscht. Womit? Mit Ochsenblut. Gewissenlose Händler machen so bei euch Profit. Und du beschützt sie, wie man sieht. Warum hebst du die Hand? Weil ich versuche immer, das zu unterbinden. Doch jeder kann bei euch genügend Spielraum finden, wo sich Betrug und Gaunerei entfalten. Wie soll man's anders mit der Handelsfreiheit halten? Gewiss, die Freiheit, die ein jeder bei euch hat, ergibt so manchen Nutzen für die Stadt. Ein jeder sucht doch das nur zu verkaufen, von dem er meint, die anderen könnten es gebrauchen. Für den Gebrauch an Ruhetagen kaufte ich mir ein andermal auf eurem Markt eine Sänfte ein. Kaum hatte ich mich hineingesetzt, da brach der Sitz. Und ich mir meinen Steiß. Ich weiß, aber das ist ein Sonderfall. Ich konnte danach lange nicht mit Weibern schlafen. Selbst wenn ich sie dann nackt gesehen, blieb mir nicht mal das Herz mehr stehen. Den Sänftenhändler werde ich bestrafen. Was gabst du ihm in diesem Fall? 3 Steine blauen Bergkristall. Die Steine werde ich dir wiedergeben lassen und sollte ich in meine eigene Tasche fassen. Du hast auf Handelsfreiheit hier gesetzt und willst mit Recht nicht, dass man sie verletzt. Doch rate ich dir auch mal daran zu denken, den Eigennutz gehörig einzuschränken. Sieh auch den Vorteil ein für Samarkand. Man hat hier mehr zur Auswahl als im ganzen Land. Natürlich ist bei uns der Eigennutz die Kraft, die uns den großen Wohlstand eingebracht. Mir ist jedoch der Unterschied zu groß, der zwischen vielen hier und einigen wenigen klafft, die sich auf Kosten anderer Reichtum angeschafft. Das ist ein Nachteil, zweifellos. Wo vieles Volk auf einem Haufen lebt und jeder nur nach eigenem Wohlergehen strebt, leiden Gemeinwohl und Gerechtigkeit in hohem Grade. Ist dir als Padischah das gar nicht schade? Es ist mir sicher nicht egal. Ich habe aber nur die Wahl, gewisse Freiheitsrechte einzuschränken oder Gerechtigkeit herabzumindern. Du solltest es doch einmal überdenken, wie kann man dieses Übel lindern? Man könnte sicherlich Gesetze machen, die hierbei einen Ausgleich schaffen. Du stellst dir das so einfach vor. Ja, warum nicht? Ich habe nicht immer meines Volkes Ohr. Weißt du, bevor der Krieg begann, war ich politisch fast ein toter Mann. Auch ich erlebte Schwierigkeiten mit den meinen. Warum? Weil ich Kirgise bin. Es war nicht leicht, die anderen Stämme zu vereinen. Erst mit dem Feldzug kriegte ich das hin. Trotzdem höre ich bei uns sich Stimmen mehren, besonders bei den Jungen, wie mir scheint, die wollen mehr mit euch verkehren. Und jeder Unterschied wird da verneint. Wahrhaftig. Ich verstehe oft die Welt nicht mehr. Ja, auch von uns aus sucht man den Verkehr. Obgleich bei euch Gefahren lauern, die man erst nach und nach erkennt. Ich kann darüber wirklich nur noch trauern, dass alles in das Stadttor rennt. Ich dachte immer, wenn man als Nomade lebt, sei die Besitzgier nicht so ausgeprägt. Und dafür umso mehr der Sinn für die Gerechtigkeit. Vielleicht ist es ein Zug der Zeit, dass sich Besitzgier so verbreitet. Natürlich gibt's bei uns ein Ideal, dass einer, der durch große Weiten reitet, nicht zu viel feste Habe mit sich nimmt. Ein schönes Ideal, das stimmt. Ist ihm auch großer Reichtum hier verwehrt, so hat doch jeder von uns mindestens ein Pferd. 2 Pferde übersteigen seine Möglichkeiten. Man kann doch nur auf einem reiten. Diese Gerechtigkeit leuchtet mir ein. Doch muss das ganze Volk sich einig sein. Ich schätze einerseits sehr eure Einigkeit. Doch habe ich es andererseits als Nachteil stets empfunden, dass ihr im Denken immer gleich euch seid. Denn will man Neues auf der Erde hier erkunden, sei man zu neuem Denken stets bereit. Genau das zieht mein junges Volk nach Samarkand. Und dort geraten sie dann außer Rand und Band, weil vieles man bei euch nach äußeren Maßen misst. Was nicht zu sein braucht, aber leider oft so ist. Wo viele Geister sich an einem Orte konzentrieren, eine Idee die andere nach sich zwingt, gibt's einerseits die Möglichkeit, sich zu verlieren, doch andererseits lässt sich ein angeregtes Leben führen, das manchen Geist erst zu sich selber bringt. Nun, die Gedankenfreiheit kann so bleiben. Nur euren Eigennutz kann ich nicht unterschreiben. Denn dafür habt ihr wirklich uns zu oft beschissen. Wie oft warst du in Samarkand? Nun, 2-3 Mal. Das ist doch allerhand. Nach 2-3 Mal kannst du nichts von uns wissen. Ja und? Wie oft verließest du das Tal? Ich hab nicht mitgezählt. Ehrlich? So Steppenreisen sind in meinem Alter sehr beschwerlich. Warum? Du misst es anderen Handlungen an dem eigenen Ideal und ziehst es selbst vor, zu vergessen, das eigene Tun am Ideal zu messen. Und dazu hast du auch Talent. Wieso? Wieso? Die Karawane nach Taschkent. Lass uns erst rasch noch einen konsumieren, dann wollen wir weiter memorieren. 50 Kamele gingen also auf die Reise? Ja, 50 Tiere. Und Schneeweiße? Ja. Wie kommt es da nur, Padishah, dass ich im ganzen Leben erst 2 Weiße sah? Naja, ich korrigiere mich in diesem Falle. Ein paar können auch grau gewesen sein. Wie viele? Naja, so... Wie viel? Alle. Graue Kamele. Ja. Die sind wohl nur in Samarkand vorhanden. Von Tieren spreche ich, nicht von Kamelen. Nun wird es mir verständlicher. Sie kamen nicht aus meinem Stalle. Ich weiß das alles nicht so sicher. Na, wie viel waren Esel? Naja, so... Wie viele? Alle. Einverstanden. Und wie viel kamen noch zum Ziele? In Taschkent zog kaum die Hälfte ein. Mit China-Seide und Damast? Wer weiß denn jedes Esels Last? Es kann auch anderes gewesen sein. Also, ich will es nicht verhehlen, dass wir euch ein paar Esel nahmen, als sie mit Korn durch unsere Gegend kam. Ich lobe deine Ehrlichkeit. Frage jedoch, warum ihr sowas treibt. Wir haben uns dann nur genommen, was wir beim Handel mit euch nicht bekommen. 20 Esel mit 20 Sack Korn. Das ist's, was wir euch schuldig blieben. Warum nur habt ihr 40 weggetrieben, sodass uns nur ein Rest von 10 verblieb? Mag sein, wir sind mit der Gerechtigkeit im Eselsfall ein bisschen weit gegangen. Trink. Alter Gauner, du, wie kann man nur so feste Bäuche kriegen? Das kommt doch nicht von ohnehin. Du müsstest jede Nacht wie ich auf Weibern liegen, das stärkt die Muskeln von den Zehen bis zum Kinn. Dann wirst du sicher viele, viele Söhnchen haben. Ich merke, du hast vorhin nicht zugehört. Ich hörte mit dem falschen Auge. Anders gesagt, du konntest mir nicht glauben, dass ich als Mann im Bett was tauge. Ich konnte es mir einfach nicht erlauben, so an die 20 Söhnchen, schätze ich. 500 sind's allein in Samarkand. 500? Ich bewundere dich. Und 80 sicher auf dem flachen Land. Wie, auf dem flachen Lande auch? Du bist ein richtiger Wundermann. Und 50 Weiber haben jetzt schon wieder einen dicken, dicken Bauch. Da sieht man's wieder, dass sich's lohnt. 3 Söhnchen zwischen Nacht und Morgen, wenn ich mal so in Höchstform bin. Oh Mann, oh Mann, oh wei, oh wei. Hör auf, du willst mich doch nur loben. Nein, wirklich nicht. Die Samarkander, die dich da betrogen, die sperre ich eigenhändig ein. Und wär's mein eigener... Verwandter, Ich habe sie alle aufgeschrieben. Moment mal. Da ist das Papier. Was? Ibrahim? Der Kerl hat Mut. Aha, natürlich sehe ich Halef hier, dieser Halunke. Naja, gut, gut. In diesem Fall befehle ich den Mongolen, die Esel unverzüglich herzuholen. Die wird zu viel euch weggetrieben. Da würde ich dir dankbar sein. Noch einen Schluck Wein? Wenn es sein muss. Ach, das war der letzte Rest im Schlauch. Jetzt muss es wieder Wasser sein. Wasser ist gut, wenn man es hat. Wieso? Ach so. Du kommst jetzt einfach mit mir in die Stadt. Ich schicke dann auch meine Brunnenbauer, damit sie in der Steppe vor der Mauer für deine Leute Brunnen graben. Bis dahin könnt ihr euch an unserem Wasser laben. Ich schlage vor, wir legen Hand mit an und bauen sie gleich aus festem Stein. Entlang der Karawanenstraße, tief ins Land hinein, sodass ein jeder Wasser finden kann. Ein guter Vorschlag, Yatagan. Und wenn ihr unseren Durst gestillt, reite ich mit meinen besten Leuten, um mit dem Speer im Hinterland Fleisch, Fisch und alles zu erbeuten, was Mangelware ist in Samarkand. Und um die Zeit zu überbrücken, bis wir vom Jagen wiederkommen, lasse ich euch unseren Vorrat schicken. In Ordnung? Danke, angenommen. Oman, ich freue mich auf deine Stadt. Warum? Nun, weil sie so viel Interessantes bieten kann. Ach, ich habe den Nachtbetrieb schon lange satt und schätze es, früh zu Bett zu gehen. Ja, sieh mal an. Oman, ich muss dir was gestehen. Ja? Ich bin schon oft verkleidet in die Stadt gekommen, als Ziegenhirt, und habe an manchem Bauchtanzabend teilgenommen. Das hat mich ganz schön angefacht. Und was hast du dann gemacht? Ja, ich habe da gewisse Schwierigkeiten. Die werden sich beheben lassen. Mann, hör bloß auf. Du hast gut lachen. Ich konnte mir bisher kein Söhnchen machen. Und weil man dann als Mann verliert, hast du auf mich das projiziert. Kein Söhnchen. Es ist nicht zu fassen. Ja, lach nur. Ich habe keine Söhne. Es kommen immer Töchter raus. Mach dir nichts draus. Ich bete, dass dir einer wenigstens gelingt. Mit Töchtern kann ich reihenweise dienen. Pass auf, ich habe doch so viele Söhne. Mensch, die verkuppeln wir mit ihnen. Sie sind doch Fürstentöchter scharf. Ja. Ich habe früher nie begriffen, warum ihr immer durch die Steppe reitet. So? Doch wenn ihr jetzt auf euren Wüstenschiffen von Samarkand nach Osten zieht, werd ich zum Mitreiten verleitet, als hätte ich das richtige Leben bisher versäumt und mich dem Falschen hingegeben. Das alte Lied. Dass man sich immer etwas anderes erträumt. Ja. Tja, wir werden alt. Ja, ja. Und bald. Oman. Ja, was? Wir müssen noch mal nach dem alten Heiligen sehen. Ach, was. Sonst würden wir uns selbst bestrafen. Ich werde gehen.